viel, wenn der Tag lang ist. Du solltest doch liegen bleiben. Kümmere dich nicht, ich fühl mich gut. Die Schwäche ist vorüber. Nein, ist das möglich? Man malt, das gibt es noch. Ist es sündhaft? Vielleicht muss so viele Hände gebraucht werden, die Welt zu bessern. Da brachten zerschlagene Köpfe die Besserung. Eher als deine gemalten Heiligen. Dich könnte ein Bild freilich nicht bekehren. Wie machte dir auf die kühnste Sorge, die Leben Warum haben Sie keinen Sinn für den gemeinen Mann? Die Welt ist in Aufruhr, der Bauer geht um. Ein jeder packt zu, wo er immer kann. Denk an dein eigenes Blut, jeder Schlag, der den Bauern quält, trifft auch dich. Schläge setzt es genug. In Flut in der Tag und Nacht, man starb sein Feld, da nieder sein Frieden an ihm. Mit Steuern und Zoll wird er geblößt. Geplagt ist der Fürst der Wicht. Aber das ist vorbei. Der Bauer begehrt auf, wirft das Joch ab. Nur Schwaben sind wir gezogen. Immer bis uns der Feind schlug, einmal nur. Unser Siegeslauf ist nicht gehemmt, des Bauern Heeres Wogen erreichen Schmerzburg. Wir haben Leute genug, doch wir fehlen und Geld für den Krieg, das Heer des Bundesplan. Das kümmert dich nicht, mag alles vergehen. Du bleibst vor deinen Bildern stehen und machst, was niemand wissen will. Hast du erfüllt, was Gott dir aufruft? Ist das du schaffst und bildest genug? Bist du nicht nur eigenen Nutzens vor. Was reißest du von verabte Wunde aus? Ich will ja nichts anderes als helfen. Ich fang mit meiner Arbeit nicht verliebt. Ich plage mich einsam, suche nach Gleichnis und Lösung. Was kann ich noch tun? In aller Not, was soll ich? Wo ist der Schafensboden, wo wachsen und reifen? Was antworten in dir auf die Eltern?